Radio Neandertal Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Thorsten Adolfs. Guten Tag. Das Wetter etwas Regen bis 15 Grad. Deutschland erwartet den Castor-Transport. Schalke trifft in der Bundesliga auf St. Pauli. In Frankreich soll heute der 12. Atommülltransport mit hochradioaktivem Müll ins niedersächsische Zwischenlager Gorleben starten. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace geht davon aus, dass sich der Zug mit 11 Behältern am Nachmittag in Bewegung setzen wird und morgen die deutsche Grenze erreicht. Umweltminister Röttgen sagte, zu den Transporten gäbe es zurzeit keine Alternative. Es ist der Atommüll, der entstanden ist aus der Nutzung von Kernkraft, mit der wir in Deutschland Strom produziert haben. Auch die rot-grüne Regierung hat die Kernkraftwerke nicht abgestellt und darum kann man nicht den Strom nutzen, aber sich um den Müll nicht kümmern, sondern er muss sicher gelagert werden und das findet mit Hilfe dieser Transporte statt. Es wäre verantwortungslos, sich dagegen zu wehren und darum ist das dann auch zum Teil ein Protest, der angekündigt wird, der mit verantwortungsvoller Energiepolitik, Verantwortung für nächste Generationen nicht zu tun hat. Auf dem Weg nach Deutschland wird es im Wendland wieder Protestaktionen von Atomkraftgegnern geben. Dort werden mehr als 30.000 Demonstranten erwartet. Geschützt wird der Zug mit den Stahlbehältern von 16.000 Polizisten. In Kuba sind bei einem Flugzeugabsturz 68 Menschen ums Leben gekommen, darunter eine Frau und ein Mann aus Bayern. Die Maschine der Aero Caribbean war auf dem Weg von Santiago de Cuba nach Havanna. Die Piloten setzten noch einen Notruf ab, bevor das Flugzeug von den Radarschirmen verschwand. Auch in Pakistan gab es ein Flugzeugunglück, dort starben 21 Menschen. Eine zweimotorige Maschine geriet nach einem Triebwerksschaden außer Kontrolle, stürzte ab und ging in Flammen auf. Eine italienische Ölgesellschaft hatte das Flugzeug gechartert. Weitere Themen an diesem Mittag fasst Danny Hoppe zusammen. In der deutschen Botschaft in Kopenhagen ist ein verdächtiges Päckchen gefunden worden. Nach Angaben der dänischen Polizei untersuchen Bombenspezialisten das Paket. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Lufthansa hat einen geplanten Flug mit dem Super Airbus A380 nach Johannesburg durch eine andere Maschine ersetzt. Hintergrund seien die vom Triebwerkshersteller Rolls-Royce empfohlenen Tests, heißt es. Gestern war ein A380 der Fluggesellschaft Qantas in Singapur notgelandet. An der Frankfurter Börse geht es für den DAX ganz leicht nach oben. Er gewinnt 0,2% dazu und steht bei 6.740 Zählern. Für den TecDAX geht es dagegen nach unten. Er verliert 0,5% und steht bei 818 Zählern. Nach Champions League und Europa League müssen die Bundesliga-Vereine ab heute wieder in der Liga ran. Der 11. Spieltag steht auf dem Programm und eines der NRW-Sorgenkinder, der FC Schalke, erwartet den Kultclub FC St. Pauli. Wer hätte gedacht, dass dieses Spiel am 11. Spieltag die Partie des Tabellenvorletzten Schalke gegen den Tabellen 13. St. Pauli ist. Doch der Blick auf die Tabelle verrät, St. Pauli hat sogar 7 Punkte Vorsprung auf die Königsblauen. Manager-Trainer Felix Magath muss nach einem Drittel der Saison feststellen, dass der große Umbau auf Schalke mehr als nur schmerzlich verläuft. Aber gegen die Hamburger Kultkicker hat Schalke nur ein Spiel überhaupt verloren und das war 1996. Also sehen die Chancen für die Magath-Truppe gar nicht so schlecht aus, um den ersten Heimsieg einfahren zu können. Sollte aber auch dieser Versuch misslingen, rückt der große Macher auf Schalke Felix Magath immer mehr in den Blickpunkt. Das hat er mit eingerechnet, denn beim Amtsantritt hatte er ja gesagt, entweder schaffe ich Schalke oder Schalke schafft mich. Udo Kreuer, Sportredaktion. Und das waren die Nachrichten mit Thorsten Adolfs. Das Wetter. Thomas Becker aus der Wetterredaktion ist da mit den Aussichten. Der Nachmittag bringt eine Regenwahrscheinlichkeit von 80%. Der Regen kommt allmählich nach Süden voran und bis morgen Mittag kann einiges an Wasser runterkommen. Danach gibt es nur noch vereinzelt Schauer, aber es wird deutlich kälter. Am Sonntag kriegen wir kaum noch 10 Grad, während heute mit kräftigem Wind noch bis 15 drin sind. NRW Verkehr. Vorsicht auf der A42 Kamp-Lindfort-Dortmund. Zwischen Castrop-Rauxel und dem Kreuz Castrop-Rauxel-Ost liegen Spanngurte auf der Fahrbahn. Und die Staus A4 Olpe-Aachen zwischen Köln-Klettenberg und Köln-West 2 Kilometer. A40 Duisburg-Dortmund zwischen Essen-Huttrop und Bochum-Wattenscheid 6 Kilometer. A44 Dortmund-Kassel zwischen Werl-Süd und Soest 4 Kilometer. Nochmal A44 Mönchengladbach-Düsseldorf zwischen Kreuz-Nersen und Münchheide 2 Kilometer. A45 Hagen-Gießen zwischen Freudenberg und Siegen-Süd 3 Kilometer. Und A59 Bonn-Köln zwischen Dreieck Köln-Porz und Dreieck Köln-Heumann 2 Kilometer.